Good morning, my friends. I hope you're awake and happy like Daniel. Guten Morgen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid wach und glücklich wie Daniel. So I told you yesterday. Gestern habe ich euch gesagt, I will tell you today why this is important to the Lord. Dass wir heute darüber reden werden, warum es so wichtig für den Herrn ist. What James chapter 4 verse 4 says. Schaut, was in Jakobus 4:4 steht. Adulterers and adulteresses. Well, that's a strong word to write in the Bible. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, nun, das ist ein starkes Wort für die Bibel. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Wisst ihr nicht, dass Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Do you know now why it is so important to embrace the cross and be dead to the world and the world dead to us? Wisst ihr nun, warum es so wichtig ist, das Kreuz anzunehmen und der Welt gegenüber gestorben sein und die Welt uns gegenüber? The religious mind will say. Der religiöse Geist würde sagen. You can't love the world, otherwise God will become your enemy. Du kannst die Welt nicht lieben, sonst wird Gott dein Feind werden. The Bible never says that. Die Bibel sagt so etwas nicht. The Bible says that if we love the world, we make ourselves God's enemy. Die Bibel sagt, wenn wir die Welt lieben, machen wir uns selbst zu Feinden Gottes. That's literally what it says. He makes himself an enemy of God. Das steht wirklich so geschrieben. Er macht sich selbst zum Feind Gottes. A great part of the children of God are actually his enemies by their own choice. Ein Großteil der Kinder Gottes sind tatsächlich auf eigenen Willen hin zu Feinden Gottes geworden. Think about this. Denkt mal darüber nach. God, who has loved us so much that he gave his own son for us. Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Conquered us back for himself so we can live in intimacy with him. Hat uns für sich selbst zurückerobert, damit wir mit ihm in Gemeinschaft leben können. We now by our choice make ourselves his enemy. Und wir machen uns selbst willentlich zu seinen Feinden. That must break his heart. Das muss ihm das Herz brechen. No wonder the Bible says don't become friend of this world. Don't do it. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, werdet nicht Freunde der Welt. Macht das nicht. Why is this so strong? Warum ist das so stark? Because the way the system of this world is ran is exactly opposite to the heart of God. Deshalb, weil so wie das System der Welt funktioniert, dies dem Herzen Gottes genau entgegengesetzt ist. The way this world acts towards money, towards position, towards power, towards things is opposite to the heart of God. Die Art und Weise, wie diese Welt hinsichtlich Geld, Position und Macht handelt, ist genau entgegengesetzt zum Herzen Gottes. Look. Schaut. This world runs like this. Die Welt funktioniert folgendermaßen. Get as much as you can. Nimm so viel nur geht. Jesus said, Jesus sagte, it's way more better to give than to receive. Es ist viel besser zu geben als zu nehmen. You see that? Seht ihr das? God gave his only son and surrendered him for us. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben und ihn für uns hingegeben. Don't want to surrender to God, we just want to use him to give us stuff. Und nun wollen wir uns Gott nicht hingeben, wir benutzen ihn nur, damit er uns etwas gibt. How must this break the heart of God? Wie muss das Gott das Herz brechen? He sees that he has laid everything down for us. Wenn er sieht, dass er alles für uns gegeben hat. And suddenly we actually become friends with the system of this world which opposes his heart. Und plötzlich werden wir Freunde des Systems dieser Welt, das entgegengesetzt zu seinem Herzen ist. Look how opposite this system of this world is to God. Schaut, wie entgegengesetzt dieses System der Welt zu Gott ist. This world wants position. Jesus humbled himself. Diese Welt möchte Position. Jesus demütigte sich. This world wants power. Jesus never defended himself. Diese Welt will Macht, aber Jesus verteidigte sich nie. This world wants more money. Jesus didn't even have a place to lay his head. Diese Welt will mehr Geld, aber Jesus hatte nicht einmal einen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Do you know, if we don't understand that the system of this world is opposed to the very heart of God. Wisst ihr, wenn wir nicht verstehen, dass das System dieser Welt dem Herzen Gottes entgegengesetzt ist. Before we know, the system of this world has gripped our hearts. Hat es uns bereits erfasst, bevor wir es erkennen. So what's the solution? Was ist also die Lösung? It's not go to the monastery. Sie heißt nicht, ins Kloster zu gehen. That's never the solution. Das wäre niemals die Lösung. Look what the monks have done. Schaut, was die Mönche getan haben. I mean, the child abuse, the wealth in the Catholic Church, look at that mess. Kinderschändung, Reichtum in der katholischen Kirche, schaut euch das durcheinander an. The heart never changed and they thought if they lock the body in the monastery it solves the problem. Das Herz hat sich nicht verändert, aber sie glauben, wenn sie ihren Körper im Kloster einsperren, dann ist das die Lösung. What solves the problem? Aber was ist die Lösung? In your heart embrace the cross. Nehmt das Kreuz in eurem Herzen an. Be ruthless and be harsh. Seid unbarmherzig und scharf. Embrace it with all of your force. Nehmt es mit all eurer Kraft an. And say like Paul. Und sagt wie Paulus. I have been crucified to this world and the world is dead to me. Ich bin dieser Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gestorben. Do you know? Wisst ihr? I have a personal conviction. Ich habe eine persönliche Überzeugung. That there is no greater freedom than to truly embrace the cross. Dass es keine größere Freiheit gibt, als das Kreuz wahrhaft anzunehmen. When you've been identified with the cross regarding to the law. Wenn ihr dem Kreuz bezüglich des Gesetzes identifiziert seid. Sin has no power over you. Hat die Sünde keine Macht mehr über euch. And you can't boast by being such a great guy. Und ihr könnt nicht mehr angeben, so großartig zu sein. Simply say it's Christ in me. Ihr könnt einfach nur sagen, es ist Christus in euch. And when you identified with the cross in regards to this world. Und wenn ihr mit dem Kreuz in Bezug auf diese Welt identifiziert seid, you are free. So seid ihr frei. You can be just like Paul tells us. I believe it's in Romans 12. Ihr könnt so sein, wie Paulus es uns sagte. Having everything, owning nothing. Alles zu haben, aber nichts zu besitzen. You know, I love to live like this. Ich liebe es, so zu leben. Do I have a car? Habe ich ein Auto? Yes. Ja. Do I own it? Besitze ich es? No. Nein. Do I have a house? Habe ich ein Haus? Yes. Ja. Do I own it? Besitze ich es? No. Nein. Well, actually, I live in a rented house. Aber eigentlich lebe ich in einem gemieteten Haus. You know, once you have this attitude that the system of the world is not gripping me. Aber wenn ihr einmal diese Haltung angenommen habt, dass euch das System dieser Welt nicht mehr erfassen kann, was passiert dann? You walk in the freedom of the resurrection power of Jesus. Ihr wandelt in der Freiheit der Auferstehungskraft Jesu. Don't let the devil lie to you and tell you that you lose when you embrace the cross. No. In reality, you win. Lasst euch nicht vom Teufel belügen, dass ihr verliert, wenn ihr das Kreuz annimmt, weil ihr in Wirklichkeit nur gewinnen werdet. Tomorrow we talk about the third part where we need to embrace the cross. Morgen reden wir über den dritten Teil, warum wir das Kreuz annehmen sollen. See you guys. Bis morgen.